Wunderschönen guten Abend zu unserer 7. Folge des Rauschlevel-Podcasts. Heute wieder mit dabei Micha aus meiner Nachbarschaft. Hallo. Der Michi aus, fast Holland, glaube ich. Smakelig geht. Und natürlich der Toto aus dem wunderschönen ländlichen... Suck my ass. Aber jetzt weiß ich auch, warum Micha mich am Wochenende kontaktiert hat. Der wollte einfach mal Motorstorm auf einem 3D-Fernseher spielen. Alles klar. Nein. Ruf dich an, weil er sich Sorgen um dich macht oder nein, so? Nein. Dave, bist du in Dortmund? Nee, ich bin in Berlin. Oh. Scheiße. Unglaublich. Dabei wollte ich das doch. Wetter war so schön. Da dachte ich mal an. Wetter. Darf ich deine Wohnung aufbrechen? Nächstes Mal lasse ich dir einen Schlüssel da. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieses Spiel in 3D richtig gewaltig rüberkommt. Es gibt zum Beispiel ein Level am Strand, wo du so einen Wirbelsturm hast, der da twistermäßig alles auseinandernimmt und Gegenstände fliegen durch die Luft und so. Und du hast dann halt auch so einen Regeneffekt auf der Mattscheibe, dass dann immer Wasser darunter fließt. Und ich vermute, in 3D kommt das richtig geil. Ja, stimmt. Betretenes Schweigen. Tja, keiner hat es in 3D gespielt. Hat nicht einer von euch mal Progress Quest gespielt? Ja, das kenne ich, das ist geil. Ja, gespielt ist vielleicht übertrieben, ne? Gestartet. Kennt ihr das? Nee, leider nicht. Eigentlich ist es auch mehr ein Gag, also es ist kein wirkliches Spiel. Eine Satire. Genau. Also Progress Quest ist ein Programm, wo du so ein Interface hast, wo so typischen Rollenspielelemente drinstehen, dass du dir eine Klasse aussuchen kannst und das irgendwie Erfahrungspunkte und so weiter. Und drückst dann auf Start. Und das ganze Spiel spielt sich dann von selbst. Der wird sich von selbst auf, grindet von selbst, erledigt von selbst Monster, geht von selbst in Dungeons rein, macht von selbst Freundschaft. So, ich guck jetzt mal. Ich hab ihn jetzt in der Charaktererstellung. So, ich kann erstmal einen Zufallsnamen auswählen. Und jetzt bin ich ein, was bin ich? Ein Pandamann. Und meine Klasse ist Kämpferorganist. Das ist ein Online-Rollenspiel ohne Spiel, oder? Das ist eigentlich ein Gag. Ah ja, dann hat er natürlich nur so ein Screen voller Statistiken. Da sieht man so richtig, wie halt der Plot weitergeht, die Hauptquest und welche Waffen man hat. Interessant. Oh. Ich bin fast durch den Prolog. Wartet. Ja, ich bin in Akt 1. Ja, ansonsten hatte ich vor Bulletstorm noch den DLC zu Dead Space 2 schon gespielt. Der hieß Severance. Severance ist noch gar nicht gekommen. Naja, also das Hauptspiel hatte ich durchgespielt und dann kurz Zeit später kam halt auch schon der DLC und dann dachte ich mir, yo, mach's mal. Hat sich auch gelohnt, muss ich sagen. Da spielt man doch so einen Typen aus Extraction, oder? Richtig, ich hab's zwar nicht gespielt, Extraction, hab's dann aber so nachher mal mir durchgelesen. Gabe Weller heißt der, meine ich. Cave ist das der Polizist? Wie heißt der? Cave Dweller? Gabe Weller. Ist das dieser Security-Polizist? Ja, genau, richtig. Mhm. Und der befindet sich auch zeitgleich halt auf der Sprawl. Und man beginnt halt quasi eher so im letzten Drittel, so von den Örtlichkeiten halt vom Hauptspiel. Man beginnt also mit Minen, muss dann zurückkommen und seine Frau, die ist wohl auch aus Extraction. Lexine, genau. Die haben da geheiratet wohl in der Zwischenzeit. Ui! Die ist halt irgendwie im Krankenhaus, ist halt gerade schwanger und man muss halt von den Minen aus rüber in die Sprawl und seine Frau dann retten. Und das ist, also es dauert ungefähr 2 Stunden, ist in 2 Kapitel unterteilt und man kommt doch an einigen Orten wieder, die man auch schon im Hauptspiel erkundet hat. Hat einen guten Wiedererkennungswert. Also man ist halt so am Ende von Severance im Hospital, also quasi am Anfang von Dead Space 2. Und das ist dann ganz witzig, weil man teilweise da Sachen auch mitkriegt, wie Isaac, da sind dann irgendwie so Fahndungsfotos, sag ich mal, mit Isaac so drauf. Und wie heißt der andere, den er da so mitschleppt? Auf dieser... Der Verrückte, ne? Ja, genau. Die werden da halt gefahndet, auf so Fahndungsplakaten und so. Das ist eigentlich schon recht gut gemacht. was ich sagen muss, es ist, der Actionanteil ist dann doch noch etwas höher als wie im Hauptspiel. Und das ist ja schon actionreicher als das Original Dead Space. Das ist eine gute Frage, ne? Das ist ja so ein Kritikpunkt, der ganz oft genannt wird, dass es viel actionreicher ist. Ich habe es natürlich nur bis Kapitel 10 gespielt, also 2/3 des Spiels. Aber bisher habe ich nicht den Eindruck, dass es irgendwie so ein großer Unterschied ist. Also ich fand es doch, ich weiß auch nicht, woran es lag, aber vielleicht liegt es daran, dass es ist, fand ich, nicht mehr so eine Grusel-Atmosphäre. Es wirkt halt nicht mehr so gruselig wie im ersten Teil. Die setzen mehr auf Jumpscares, habe ich ein bisschen in Erinnerung, als noch in Teil 1. Dadurch kommt vielleicht auch ein bisschen mehr so der Action-Gehalt so hervor. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beschreiben. Ich weiß nicht, ob du die Szene auf dem großen Bohrer schon hattest mit... Nicht spoilern. Ja, dann sage ich nichts. Aber es kommt ein Bohrer vor. Dann wird's. Isaac beim Zahnarzt. Vielleicht wirst du dann mehr merken, was ich meine. Ja. Ich habe gelesen, dass es wohl den meisten Leuten actionreicher vorkommt, da sich Isaac jetzt ein bisschen agiler bewegen kann. Also ein bisschen schneller umdrehen kann. Die Rüstung wohl nicht mehr ganz so klobig ist wie im ersten Teil. Vielleicht kommt einem das deswegen vor. Vielleicht ist es ein bisschen schneller einfach das Spiel. Es kommt nicht mehr allzu viel Panik auf, da man halt wirklich schneller reagieren kann. Das finde ich auch doof, ehrlich gesagt. Das ist das Erste, was mich total gestört hat am zweiten Teil. Der ist jetzt super flexibel, der Typ. Und in einem Horrorspiel finde ich es eigentlich immer gut, wenn man sich nicht so schnell rumdrehen kann, dass man irgendwie so eine Art Gewicht hat und so ein Handicap. Der einzige Ort, wo mir das aufgefallen ist, ist eigentlich so diese Zero-G-Räume, sag ich mal, dass er sich jetzt total frei bewegen kann im luftleeren Raum. Nicht nur einfach nur von Punkt A nach B springen kann, sondern wirklich fliegt. Ansonsten hatte ich nicht das Gefühl. Also in der Demo ist es mir, muss ich ehrlich sagen, auch nicht aufgefallen. Ich habe es halt, wie gesagt, nur gelesen. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass das aufgrund der mancher neuer Gegnerarten der Fall ist. Diese, ich nenne sie Raptoren im Dead Space-Universum. Ja. Die, sobald da so ein Raum ist voller Kisten und Container, weiß man immer, oh, da kommt jetzt das neue Bestiarium hervor. Die finde ich auch sehr geil, muss ich sagen. Die Kämpfe haben mir richtig Spaß gemacht. Es ist dann immer so ein Rudel dieser Viecher, die man sieht halt meistens so die Köpfe, wie die von irgendwo hervorgucken, und dann rennen die auf einen zu, irgendwann mit einem lauten Geschrei. Jeder einzeln immer, und man muss, die sind halt dann so angewinkelt, nur mit dem Kopf voraus, und man hat halt kaum Angriffsfläche, und sie rennen halt auf dich zu und muss sie halt treffen, ansonsten hauen die dich um, und ja, nach einer Zeit bist du halt dann tot. Und welche Gegner ich richtig geil fand, sind die Kinder. Ja, die fand ich auch sehr creepy, muss ich sagen. Da sind mir die Zehennägel hochgegangen, als mir die zum ersten Mal über den Weg gelaufen sind. Diese Geräusche, dieses verzerrte Kindergeschrei, das ist... Ja. Sind Gruselkinder nicht ganz schön ausgelutscht? Ja, aber spiel okay. Das mal in Dead Space irgendwie. Ja, wenn da so 20 auf dich zugerannt kommen, dann denkst du auch nicht drauf. Das sagst du jetzt, ne? Jetzt hier, wo du auf deinem Stuhl sitzt mit deinem Podcast-Ding hier und so, aber spiel das mal. Ja, dann hören wir uns nochmal. Ja, also Dead Space 2 ist auf jeden Fall voller Science-Fiction-Horror-Klischees. Man fühlt sich auch sehr stark immer an Alien erinnert. Also gerade so Sachen wie, wenn du zum Beispiel auf zerbrechliche Fensterscheiben schießt und dann die ganzen Gegner rausgesaugt werden, das erinnert sehr stark an Aliens. Aber das ist gar nicht schlimm. Das ist so gut gemacht. Das fällt dir in diesem Moment nicht auf, weil es so geil inszeniert ist. Was ich gerade halt noch zu der einen Gegner sagen wollte, dass manchmal... hast du da halt einen im Blick und wartest nur, dass er auf dich zugerannt kommt, und dann erfolgt der Angriff auf einmal von links oder von rechts, weil dich halt ein anderes Vieh davon halt umrundet hat und halt nur darauf wartet, dass du ein anderes ins Visier nimmst. Das fand ich sehr herausfordernd. Ja, hatte etwas von diesen Raptoren halt aus Jurassic Park. Die fand ich richtig cool gemacht. Toto, der Dino-Freak. Ja, auf jeden Fall. Hast du auch Dinosaurier-Schlafanzüge? Nee. Aber ich wollte früher Paläontologe werden. Ja, glaube ich dir auch sofort. Ich habe Schlafanzüge mit Gruselkindern drauf. Ich habe einen Darth Vader-Schlafanzug, das weißt du doch. Cool. Stimmt. Den musst du mir bei Gelegenheit mal leihen. Ich fand das jetzt eigentlich gar nicht so uninteressant mit dem DLC, weil ich habe mich ich weiß nicht, was sie jetzt alles so als toll beschrieben hat, hat mich beim letzten DLC, was ich runtergeladen hat, tierisch genervt. Ich habe ja erst vor ein paar Wochen wirklich mal geschafft, Alan Wake zu Ende zu spielen, was ein extrem wirklich super geiles Spiel war. Ja, ich hab mich mal angeguckt. Und hab mir dann in meinem Freudentaumel gleich die beiden DLCs runtergeladen und zweimal versucht anzuspielen und jetzt erstmal weggelegt. Weil das ist nämlich genau das gewesen, weil ich laufe durch irgendwelche Sachen, die ich irgendwie schon kenne. Ich fand das relativ doof. Gerade in einem Spiel, wo es viel darum geht, dass man halt durch Areale geht, die man nicht einschätzen kann, die man nicht kennt, fand ich billig. Also ich fand bei den DLCs, fand ich sehr schade, dass man wirklich extrem merkt, dass sie nachgeschoben sind, dass sie wirklich danach entwickelt wurden und oh, jetzt müssen wir unbedingt noch irgendwie ein bisschen was Neues reinbringen und ja. Das war es dann jetzt aber auch. Viel zu kurz, viel zu was heißt wir? Sie haben nicht wirklich Aussage. Sie decken sich nicht mit dem Hauptspiel. Ich finde nicht, dass sie das konsequent weiterführen. Ich fand das Hauptspiel, das war halt so eine abgeschlossene Sache. Klar kann man jetzt sagen, ja, sieht man gleich, offenes Ende, kommt ein Nachfolger, aber das sind auch Leute, die sagen, bei Inception kommt noch ein Nachfolger, in dem man dann nur sieht, wie dieser Kreisel fällt oder nicht. Das Spiel war für mich abgeschlossen. Zack, Ende. Klar, kann man sagen, man kann jetzt mal überlegen, was passiert jetzt, aber das kann man bei vielen guten Werken, die kein Sequel brauchen, das stand für mich so für sich. Micha, du hast das doch auch gespielt. Was hast also du Also ich habe den DLC leider nicht gezockt, noch nicht, die beiden, ich glaube es sind zwei, ne? Ja. Genau, The Writer und The Signal, ne? Oder? Ja. Ich kenne jetzt auch nur das Hauptspiel, aber ich habe nicht das Gefühl, dass mir irgendwie was fehlt. Es werden Fragen offen gelassen, aber ich glaube, das war für mich auch persönlich zum Konzept irgendwie dazugehört, dass du dir deinen eigenen Teil dazu denkst. Es sind ja auch viele Fragen, die im Endeffekt total irrelevant sind. Klar kann man sich jetzt noch fragen, wo kam jetzt dieser FBI-Agent her oder warum war der so, wie er war? Aber da gibt's halt auch mögliche Antworten aus der Story heraus. Für mich muss da jetzt nichts mehr kommen. Man muss nicht noch weiter versuchen zu erklären, was jetzt das große Mysterium war. Es hat für mich die Häppchen haben ausgereicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde DLCs ist auch ganz üble Abzocke, weil Spiele werden mittlerweile so produziert, dass dann immer absichtlich ein Teil weggelassen wird, damit man den Leuten nochmal zusätzlich 5, 6 Euro aus den Taschen ziehen kann. 5, 6 Euro ist gut. Ich weiß nicht, wie viel ich inzwischen für Mass Effect 2 DLCs ausgegeben habe. Aber und das kotzt mich, ich glaub, das da kotzt mich tierisch an. Also gerade bei Spielen, ich meine, bei Spielen, die jetzt irgendwie so eher so, sagen wir mal, bei Sportspielen, wo dann vielleicht dann irgendwie noch was anderes zusätzlich reinkommt oder irgendwelche Mannschaftsdaten aktualisiert werden, da juckt mich das jetzt nicht die Bohne. Aber bei Spielen, die eine Geschichte erzählen und wo absichtlich ein Kapitel weggelassen wird, das finde ich komplett scheiße. Das ist sehr, sehr schade. Beispiel wäre doch Assassin's Creed. We work in the dark to serve the light. We are assassins. Are you ready to join us? I am. Ganz gutes, glaube ich, wo die extra da so ein, zwei Sequenzen im zweiten Teil quasi ausgelassen haben. Man dann irgendwie so einen Sprung macht im Hauptspiel, über 2 Jahre meine ich sogar. Und diese Zwischensequenzen wurden dann als DLC nachgeschoben. Es sei denn, man hat sich am Anfang gleich diese Super Hyper Mega Edition geholt. Da waren natürlich schon alle drin. Gehen wir doch mal ein bisschen zurück. Also diese DLC-Geschichte ist ja eigentlich nicht neu. Früher nannte man das Missionsdiskette, falls jemand von euch noch Disketten kennt. Habt ihr euch damals mit sowas beschäftigt? Ich meine, das gab es ja für alles. Das gab es schon fürs erste Wing Commander, glaube ich, für Privateer und für dies und für jenes. Ich glaube auch für erstes Erweiterungspack oder so, sage ich mal. Gut abgesehen von, wie heißt das, StarQuest Brettspiel. War, glaube ich, dann für Command & Conquer, meine ich mal, eine Erweiterungs-CD. Da gab es ja auch immer wieder welche. Früher war es doch mehr so, dass das Hauptspiel komplett rausgebracht wurde. Das schon, ja. Haben die meisten Leute erstmal geschaut, wie verkauft sich das als Großes und Ganzes irgendwie. Ja. Lohnt es sich für uns noch ein bisschen mehr, halt zu produzieren. Und früher gingen diese, ich sag mal, einfach irgendwie Add-ons, ne? Einigen wir uns auf Add-ons, so alt sind wir jetzt auch nicht. Die wurden damals halt auch mit einer etwas längeren Spielzeit konzipiert. Also da waren es nicht nur 2 Stunden, die halt irgendwie dazwischen geschoben wurden für 20 Mark oder so damals. Das waren dann halt schon eine etwas längere Spielzeit oder halt ein bisschen mehr für den Multiplayer in Strategiespielen. oder so. Da gebe ich dir völlig recht. Also gerade die Command & Conquer Sachen, wo du das ansprichst, Toro, ne? Die waren relativ umfangreich für Mission Packs. Das waren also komplette Kampagnen, ne? Ja, ja, genau. Ja. Das ist gar nicht zu vergleichen mit den DLCs heute, wo du irgendwie eine Stunde nochmal Alan Wake hinterhergeschoben bekommst und es macht gar keinen Sinn. Und also, es ist auch wirklich nur eine Stunde. Ja. Also pro DLC ist es nur eine Stunde und ich finde nicht, dass sie irgendwie sonderlich viel tolle Sachen zur Hauptstory halt beitragen, beziehungsweise Fragen beantworten, die ich mir unbedingt beantworten muss. Einfach nur nachgeschoben und nochmal ein bisschen Kohle abgezockt. So kam mir das vor. Ich habe sie gespielt, es hat ein bisschen Spaß gemacht, aber das war nichts Besonderes. Es war das Geld einfach nicht wert. Ich finde, das ist ja mittlerweile jetzt schon ziemlich gang und gäbe geworden. Ne? Die Kampagnen, die jetzt eigentlich im Spiel drin sind, in der vollen Version, die du kaufst, die werden immer kürzer. Und dafür werden dann immer Teile extrahiert und dann später zum Verkauf als Download angeboten. Mittlerweile zahlst du ja auch für irgendwelche Multiplayer-Games, COD oder Killzone oder so, die in einem Multiplayer spielen können, für irgendwie drei Karten in einem Map-Pack irgendwie 12 Euro oder so. Für drei Multiplayer-Karten oder vielleicht ein paar mehr. Ich habe mich da nie so richtig mit auseinandergesetzt. Aber ich finde, das ist übertrieben teuer. Ja, und vor allem, man muss sich ja überlegen, wie das funktioniert. Da kommt dann einer, ja, wir spielen. Und dann sind da von der 8 Mann sind 3 Leute, die die Meldung kriegen, ach, ihr spielt auf einer Karte, die ihr nicht habt. Ihr könnt sie jetzt runterladen für nur so und so viel Euro. Und dann so, ich will jetzt spielen. Und ach, scheiße, kauf ich eben die scheiß Karten. Genau, und das war vorher ja eigentlich nicht so, ne? Also ich kann mich daran erinnern, dass zum Beispiel zu einem Returnament so Community-Bonus-Packs rauskamen. Mhm. Und die waren alle umsonst. Ja. Oder halt also einfach, ihr habt eine Custom-Karte, super, ich kopiere sie überall rüber, damit ihr sie alle habt. Das Programm hat das, umsonst. Das Programm hat das automatisch einfach mal eben runtergeladen. Ja. Also, das war überhaupt gar kein Problem. Mittlerweile musst du dafür richtig blechen. Und vor allem, das ist ja in anderen Bereichen, ich sag jetzt mal wieder, auch StarCraft, das ist eine Selbstverständlichkeit. Also StarCraft 2, also das Komplettspiel StarCraft 2 wird in Deutschland aber, glaube ich, auch 150 Euro kosten, oder? Also wenn man es so sieht, ich meine, das ist ja jetzt gerade mal, wie hieß das, Wings of Liberty oder so? Die Tirana-Kampagne draußen, dann kommen noch 2 nachgeschoben, die kosten beide dann nochmal 50 Euro in Deutschland. Die wissen schon, wie man Geld macht, ne? Und so lang ist die Wings of Liberty-Kampagne jetzt auch nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, nicht ein komplettes Spiel zu haben. Ich hatte die Wings of Liberty-Kampagne, ich habe auch noch ein paar Stunden mit den Protoss rumgehampelt. Also, es war okay. Aber wisst ihr, was die größte Unverschämtheit ist, was DLC anbetrifft? Erleuchte uns. Pferderüstung. Ich habe kürzlich die Demo von dem neuen Mortal Kombat ausprobiert. Was hast du? Was für ein das neue Mortal Kombat. Ah, ja. Das jetzt, ich glaube, im April oder so kommt. Natürlich nicht nach Deutschland, aber sonst überall auf der Welt, Australien ausgenommen. Und 4 Charaktere kannst du in der Demo zocken und dann ist dann halt aber trotzdem dieses ganze Feld zu sehen. Und da sind 2 Charaktere, da steht DLC dran. Und du kaufst das Spiel und kannst 2 Figuren, die ohnehin eigentlich schon im Programmcode drin sind, nur freischalten, indem du da wahrscheinlich nochmal 5 Euro pro Charakter irgendwie raufhaust oder so. Also es sind nicht die Extra-Figuren, die systemexklusiv sind, sondern es ist nochmal eine eigene Kategorie. Ich glaube schon, ja. Also 2 Felder DLC stand da und da dachte ich schon in der Demo, leck mich am Arsch. Ist ja schon ein bisschen Arsch, genau. Das haben sie bei BlazBlue bei dem Continuum-Shift auch so gemacht. Üble Verarsche. Und vor allen Dingen sind es bei BlazBlue bei dem neuen, sind alle Figuren genau dieselben wie aus dem Vorgänger, nur die ausgerechnet die neuen, die hinzugeschrieben worden sind, das sind DLCs. Ist doch komplette Verarsche, oder? Ja. Man muss es ja nicht mitmachen. Nein, also es gibt auch wirklich nur ganz wenige Download-Content-Sachen, die auch wirklich cool sind. Also ich würde daran erinnern, es gab ja zum Beispiel zu Resident Evil 5 zwei wirklich sehr coole Singleplayer-Kampagnen, vor allen Dingen dieses eine. Lost in Nightmares. Genau, das war großartig. Das war besser als das Hauptspiel. Ja. Ich fand vor allem so beeindruckend, dass die halt nicht das Bestehende recycelt haben. So, die haben halt wirklich neue Texturen geschaffen, neue Charaktermodels, so wie es halt aussah und ein bisschen was an der Geschichte ergänzt. Es ist im Gegensatz zum Hauptspiel tatsächlich gruselig. Ja, absolut. Resident Evil 5 ist halt einfach eine Ausnahme bei Resident Evil Teil, ne? Unter einem Horrorspiel verstehe ich eigentlich was anderes. Ja. Das ist ja ungekürzt in Deutschland, ne? Da gibt es ja gar keine angepasste Fassung. Ich habe es aus Deutschland und mir ist kein Schnitt aufgefallen. Wobei man auch wieder sagen muss, die USK schneidet nicht. Die Herstellerstein selbst, aber manchmal sagen die doch dann auch, nee, das ist noch nicht genug geschnitten, um halt diese Freigabe hier zu erhalten, die sie haben möchten. Die krasseste Anpassung war, es war Soldier of Fortune 2, Klammer auf, deutsche Version, Klammer zu. Ihr kennt ja so die Hauptgeschichte mit Söldnern und so, ne, den ganzen Kram. Mhm. Und es ist so, dass sie in der deutschen Version das ganze Spiel in ein Paralleluniversum versetzt haben. Sämtliche Trefferzonen sind natürlich weg gewesen bei den Figuren und es waren alles Roboter. Wie bei Half-Life 1. Ja, genau, wie bei Half-Life 1. Oder wie bei Command & Conquer, oder bei Red Alert war das ja besonders cool. Parallelwelt, Zweiter Weltkrieg und alles ist alles drauf. Sind alles mit Roboter. Ja. War das nicht in der deutschen Version von Command & Conquer so oder so, dass immer so ein Blechgeräusch gehört, drüber gefahren sind mit dem Panzer? Ja. Ja, aber das hatte dann auch irgendwie so einen leichten Charme, wie, als ob man gerade eine Cola-Dose überfährt. Oh Mann, ey. Manchmal sind die Anpassungen ja schon wirklich ulkig. Carmageddon, das waren dann plötzlich Aliens? Grünes oder violettes Blut. Vor allen Dingen der Unterschied zwischen Violett und Rot ist ja jetzt nicht so groß. Kommt drauf an, wie du deinen Fernseher eingestellt hast. Hab ich auch nie verstanden, warum das Violette jetzt unbedingt die 12er-Freigabe gewährleistet, ja. Wir verstehen heute auch nicht mehr, warum Spiele auf den C64 indiziert wurden. Ja. Aber manchmal sind so Schnitte einfach ärgerlich. Ich kann mich noch an Quake 4 erinnern, wo diese gesamte Grogifizierung weggefallen ist. Oh ja. Ich meine, die deutsche Version von Monkey Island 3 gespielt? Nee. Da haben die ein ganzes Rätsel weggelassen. Das ist eigentlich die beste Stelle im ganzen Spiel. Nur weil sie es halt nicht übersetzt gekriegt haben. With a band of vicious pirates, a sailing out to sea. When you hear a gentle singing, you'll be sure to turn and flee. Oh, this is just ridiculous. Es ging halt darum, deine Mannschaft hatte keinen Bock mehr und du musstest sie in einem Song dazu überreden, nicht weiter zu singen, sondern die Verfolgungsjagd aufzunehmen. Die waren halt die ganze Zeit auf Englisch am Singen und die haben einfach aufgegeben. Da war ein Schnitt, das gesamte Stück fehlte. Das ist dann aber, glaube ich, mehr die Unfähigkeit der Übersetzer bzw. des Publishers, oder? Bei dem LucasArts-Spiel ist schon alles sehr komisch. Aber naja, das sind alles olle Kamellen von gestern und heute ist heute. Und was habt ihr sonst noch gespielt? Cityville. Was? Ein Facebook-Spiel? Ja. Bist du zum Casual-Spieler? Nein, ich habe mir noch keine Wii geholt. Was hast du gegen die Wii? Da läuft Fatal Frame drauf. Das ist ein Core-Game. Wie ist denn Cityville so? Treib uns doch mal, was man da macht. Ja, so eine Stadt aufbauen halt. Also so ein bisschen SimCity, wie auch kommt mit ein bisschen Comic-Grafik halt dabei, sodass man seine Kollegen, die auch im Facebook sind, einbindet und die dann zum Beispiel für sich in Anführungsstrichen arbeiten lassen kann. Dass dir das gefällt. Ja. Dass die halt irgendwelche Stellen halt übernehmen, in Krankenhäusern oder was weiß ich was. Es gibt dann für beide Punkte. Ein SimCity für den kleinen Mann, sage ich mal. Ich will nicht sagen, fesselt mich, aber ich habe doch schon ein bisschen Zeit damit verbracht, so abends nach der Arbeit dann mal seine Stadt aufzubauen, obwohl ich SimCity nie gespielt habe, beziehungsweise wenn, dann habe ich immer die Spielstände meines Vaters geladen und dann irgendwelche Naturkatastrophen drüber laufen lassen. Ja, ich habe natürlich nachher nicht gespeichert oder so, aber das war so mein SimCity-Erlebnis. Facebook habe ich nicht, bin nur bei elitepartner.de. Wer denn? Ladiesman 417 oder? Ich glaube, wir schweifen ab. Habt ihr schon gehört, dass das Dead Island nicht nach Deutschland kommen wird? Wäre ich überrascht. Ja, ach. Ist die das echt geplant, hier zu veröffentlichen? Weiß nicht. Es gab ja auch eine deutsche Version von Left 4 Dead. Ja, Bruder. Ich habe von denselben Entwicklern von Techland, die haben ja so Sachen wie Chrome und so gemacht, jetzt kürzlich Nelt gespielt. So ein arcadiger Funracer, wie Michi sagen würde. Mir war das zu schwer. Dir war das zu schwer? Weißt du das nicht, aber das Ding, wo man einmal irgendwo vor die Pumpe fährt und dann ist man kaputt? Ja, also klar. Ich fand bei Ned so cool, dass es so ultraschnell ist. Die haben die Strecken im Grunde genommen wie Achterbahnen aufgebaut. Stellt euch das vor wie ein Burnout als Offroad-Racer. Die haben damit, also die Engine, die womit das Spiel programmiert worden ist, die Chrome Engine 4 ist das, glaube ich. Ich glaube, das ist auch dieselbe Grafik-Engine, die für Dead Island verwendet wird. Und ich finde schon, dass es ziemlich cool aussieht. Ich bin skeptisch. Ich glaube jetzt für mich klingt nicht, dass das so dramatisch wird, wie der Trailer das prophezeit hat. Ich glaube, der Trailer war jetzt eher aus marketingtechnischen Gründen da, um zu sagen, hallo, hier gibt's noch ein Spiel, was wir programmieren und das kommt jetzt ja noch raus. Machen auch was Cooles. Das ist nicht nur ein Zombie-Shooter. Genau. Und also ich fand den Trailer aus filmtechnischer Sicht auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Mich hat der beim erstmal gucken, war ich erstmal so, was? Also, da, was geht ja, jetzt? Ich fand den schon ziemlich traurig, aber ich glaube jetzt nicht, dass man diese dramatischen Inhalte im Spiel irgendwie vermittelt. Das würde mich jedenfalls überraschen. Ich bin gespannt, was sie aus diesem ganzen Konzept da machen. Ich kann es dir sagen. Zombies in Hawaii. Jack Carver. Bikini. Bikini-Zombie. Mhm. Toll. Daran muss ich jetzt die ganze Nacht denken. Yeah. Ja, ich glaube, zu Bikini-Zombies, da kann man nicht mehr überleiten zu irgendwas anderes. Danach geht nichts mehr. Ja, bevor dieser Podcast länger als mein sehr viel ist. Oh, was geht denn bei dir? Und ich bedanke mich bei meinen kollegialen Mitsatzträgern. Einmal der Dave. Der Michael und der Senior Café. Ja. Und wünsche ich damit auch gern. Das geht bei so auf den Piepen.